Der hoffentlich warme März ist angebrochen und das bedeutet auch, dass es wieder einen neuen News-Podcast gibt. Heute der dritte in diesem Jahr, 2011. Und neben mir dabei ist heute auch mein werter Kollege Marcel. Hallo Philipp. Ja, da würde ich gleich sagen, fangen wir mal mit den aktuellen News bei uns in der Community an. Da geht es gleich mal los mit dem Wiki. Und zwar hat da unser Administrator Robby seinen Rücktritt von allen Ämtern bekannt gegeben. Das ist natürlich sehr traurig, zumal er auch im Wiki und im Newsblog aktiv war, aber ist nun mal so und damit müssen wir dann wohl auch leben. Einen Nachfolger haben wir nicht, wir versuchen es erstmal so hinzubekommen, ohne ihn hat er bisher auch während der Zeit seiner Inaktivität sehr gut geklappt. Ist natürlich jetzt ein harter Schritt, dass er zurückgetreten ist, aber damit müssen wir wohl leben. Ja, des Weiteren sind jetzt die Preise für den 5. Schreibwettbewerb im Wiki bekannt gegeben worden. Und zwar wird es wieder 3 Bände zu gewinnen geben, einmal für den 1. Platz, einmal für den 2. und für den 3. Jeder Platz bekommt einen Band und der ist wieder frei wählbar und wird kostenfrei nach Hause geschickt. Also das Mitmachen im Schreibwettbewerb lohnt sich auf jeden Fall. Da werden wir auch noch einen Podcast zu machen, der dann bald erscheinen wird. Darüber hinaus ist auch eine Verbindung mit dem englischen Wiki jetzt online gegangen. Das heißt, wir verlinken jetzt von unseren Artikeln im Wiki auf die entsprechenden Artikel im englischsprachigen Wiki von Detective Conan World und andersrum. Bei uns haben sich jetzt die Benutzer Sofu und Raneshan dafür bereits stark gemacht und viele Artikel schon verlinkt. Im englischen Wiki sieht das derzeit noch nicht so aus, aber ich denke mal, dass dort auch noch in naher Zukunft viele Artikel verlinkt werden. Ja, darüber hinaus ist an diesem Wochenende das Qualitätsoffensiven-Wochenende, das noch bis Montag läuft. Und bisher sind noch nicht sehr viele Artikel bearbeitet worden, aber ich denke mal, das war auch vorher schon zu erwarten, da es diesmal leider mit dem Karneval aufeinander trifft und von daher werden viele Benutzer wohl nicht im Wiki aktiv sein und dort sehr viele Artikel bearbeiten. Natürlich sehr schade, aber das alle 3 Monate stattfindende Event ist natürlich festgeschrieben und wir wollen auch keine Änderung vonstatten gehen lassen, zumal ja auch der Schreibwettbewerb jetzt bald am 16. März startet. Ja, dann zu den News im Forum. Da wurden jetzt 2 neue Moderatoren ernannt. Das sind Ryoko-chan und ShiroNeko4869. Das nochmal herzlichen Glückwunsch. Habe ich ja schon im Forum gepostet, aber gerne auch nochmal mündlich hier. Sind 2 sehr gute Benutzerinnen und die werden das Forum sicherlich auch voranbringen. Jo, ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch an die beiden. Ja, dann zu den News im Newsblog. Da suchen wir jetzt ja derzeit ein neues Logo. Die Wahl dazu läuft über das Forum. Da dürft ihr uns gerne Vorschläge einsenden und dann werden wir darüber entscheiden, welches Logo wir dann auf unserem Newsblog in Zukunft präsentieren werden. Darüber hinaus gab es auch noch eine Update auf eine neue Version und deswegen gibt es jetzt auch oben so eine schöne Benutzernavigation, die ihr vielleicht schon gesehen habt oder wenn ihr den Podcast hört, über die Seite, dann werdet ihr sie auf jeden Fall sehen. Wenn ihr den Podcast bei iTunes hört, dann solltet ihr vielleicht mal auf unsere Seite gehen und dort die schöne neue Benutzernavigation oben ansehen. Vom Conancast aus gab es ja im letzten Monat auch noch ein paar Updates. Da erschienen die Ausgabe 31 und 32. Die hatten die Titel Kinofilme auf RTL 2 und die Gerichtsfälle 1, 2 und 3. Da sprechen Marcel und ich auch beide mit und kann ich nur empfehlen, die auch mal anzuhören. Sind sehr informativ und ja, ein bisschen Eigenwerbung muss jetzt hier auch sein. Okay, dann gehen wir mal über zu dem Anime in Deutschland. Da wurde jetzt von RTL 2 die Verschiebung des Anime-Programms auf Sonntagvormittag bekannt gegeben. Ja, man sollte ja fast eher sagen Sonntagmorgen, nicht? Weil es wird jetzt am Sonntag, also nur noch einmal in der Woche, das Anime-Programm geben, am Sonntagmorgen von 5.30 Uhr bis 10 Uhr. Statt jeden Nachmittag, wochentags, montags bis Freitag. Wobei man ja auch erst ab 9 Uhr oder so richtig von Anime auch reden kann. Davor sind ja irgendwelche anderen Cartoon-Serien praktisch nur. Da werden dann nur ausgestrahlt. Ja, aber was noch zumindest positiv in dieser negativen Meldung ist, dass sich RTL 2 die neue Serie Inazuma 11, also so ein Fußball-Anime, gesichert hat und auch da ausstrahlen wird am Sonntag jeweils eine Folge. Ja, das ist natürlich sehr positiv, auch wenn es nur eine Folge ist pro Woche. Ich glaube, wenn sie da 50 Folgen oder so haben, dann sind sie, glaube ich, schon ein Jahr damit beschäftigt. Naja, ich werde auf jeden Fall reinschauen, immer jede Woche und mal gucken. Also die neue Serie, die reizt mich schon sehr, muss ich sagen. Ja, wobei der Schritt jetzt wahrscheinlich nicht gerade viel Freude erweckt bei den Anime-Fans, weil das Anime-Programm dadurch noch weiter reduziert wird, als es ohnehin schon war. Und RTL 2 hat ja den Schritt soweit begründet, soweit ich das gehört habe, dass viele sich darüber beschwert haben, dass sie am frühen Nachmittag nicht das Anime-Programm einschalten konnten, weil sie in der Schule waren oder auf der Arbeit, je nachdem. Deswegen hat RTL 2 das jetzt auf den Sonntagmorgen gelegt. Naja, immerhin gibt's eine Begründung. Naja, auch wenn sie sehr vage ist, aber ich denke eigentlich eher, dass es, weil es keine richtigen Anime mehr sind, schalten auch die Anime-Fans dort nicht mehr ein und weil die halt eben keine Einschaltquoten haben, verlegen sie den Blog einfach auf Sonntag und hoffen da mal, dass sie da ein paar mehr Einschaltquoten bekommen. Das war ja auch in Japan jetzt mit Detective Conan ja so, dass sie ja von Montag auf Samstag gewechselt sind, um dort vielleicht mal wieder ein paar mehr Einschaltquoten zu bekommen. Ja klar, Einschaltquoten sind wahrscheinlich immer der Hauptgrund dafür. Aber ich bin auch ganz positiv, dass jetzt Dragon Ball ja wieder ins Programm aufgenommen wurde. Und so ein paar Klassiker und jetzt auch Inazuma 11. Das sind schon mal wenigstens ein paar gute Animes, die jetzt wieder laufen. Und neben Dragon Ball natürlich auch noch die Detective Conan-Filme, die du nicht vergessen darfst. Ja klar, ja gut, die wurden ja jetzt inzwischen wieder abgesetzt, weil sie durchgelaufen waren. Ja, dann machen wir gleich mal weiter mit dem Manga im Ausland. Da ist ja jetzt derzeit der Band 64 von der Serie Salapoliisi Conan im oder Conan in Finnland erschienen. Das war am 23. Februar und da haben wir auch noch eine Newsmeldung zu. Ich will es jetzt hier nicht weiter ausführen, weil es sicherlich gar keinen interessiert. Aber wer sich darüber informieren will, was denn gerade so in Finnland los ist, der kann es auch bei uns im Newsblog tun. Soweit dann zu Deutschland, Europa. Dann gehen wir jetzt mal ins Land der aufgehenden Sonne, nach Japan. Und da gab es ja wieder einige interessante News. Da fangen wir gleich mal wieder an mit dem Anime, wie ihr es schon kennt. Und dann reichen wir da jetzt mal unsere Meinung zu dem Dreiteiler mit den zwei verschlossenen Türen nach. Ja, Zimmern genauer gesagt, aber Türen haben sie natürlich beide, ja klar. Also ich fand den Fall auf jeden Fall sehr gut und ich würde die Episoden zu den besten von den letzten 50 Episoden zählen. Also neben dem Banküberfall, den Fall mit dem Kino und Inspektor Shiratori und Eri Kisakis Geburtstag finde ich den Fall von den Anime-Episoden am besten, zumal es ja auch ein Anime-Original ist. Und mir hat auch der Trick am Ende sehr gut gefallen und auch, dass die Episoden diesmal ein bisschen anders waren durch dieses Beschwörungsritual. Ja, hat mir alles in allem sehr gut gefallen. Ja, ich würde Episode 604, also in dem zweiten Teil, vier Detective Boys Abzeichen geben. Also die Episode war gut gezeichnet und auch inhaltlich gut gemacht, aber da hat mir jetzt ein besonderer Höhepunkt gefehlt, also eine besondere Szene, die jetzt noch mir in Erinnerung geblieben wäre. Aber es ist auch immer schwierig, die Fallaufklärung besonders zu machen. Aber gut war, dass es da gleich nicht wie üblich vielleicht gleich mit der Polizei losging, sondern gleich noch ein zweiter Mord verübt wurde und damit dann das Geschehen weitergebracht wurde, statt gleich mit dem Einsetzen der Polizei. Episode 605 fand ich wirklich ausgezeichnet, auch mit dem Trick am Ende, aber ich will es hier nicht zu viel spoilern. Das Einzige, was ich da schlecht fand, war der Zeichenstil, wo wieder das schlechtere Team zum Einsatz kam. Aber sonst war von den Personen, also wie die reagiert haben am Schluss auf die Aufklärung und auch vom Fall selbst, war ich sehr positiv überrascht und würde 5 Abzeichen geben. Aber durch den Zeichenstil sind es dann doch nur 4. Also inhaltlich top, aber zeichnerisch eher flop. Das schlechtere Team, na nun gut. Das Gute und das Schlechte. Diesmal war es leider das Schlechte wieder. Ja, also ich muss sagen, ich habe nur die Episode 603 gesehen, also bisher nur den ersten Teil des Dreiteilers. Und mir ist das, hat das eigentlich sehr gut gefallen, wie du ja auch schon letztes Mal sagtest, gab es eine sehr gute Charaktervielfalt. Und das ist natürlich in den normalen Fällen eigentlich nicht so. Da sind ja eigentlich immer alle, gehören eigentlich einem Genre an, zum Beispiel irgendwelchen Darstellern oder zum Film oder sonst wo. Diesmal ist es irgendwie ganz verschieden und die gehören ja auch dieser einen komischen Sekte da an. Was ich ziemlich komisch fand, dieses eine Model, das hat mich irgendwie ziemlich an Mihiro Kuse aus dem Gothic Lolita Fall erinnert. Ich weiß nicht, ob die sich da irgendwie inspirieren haben lassen von diesem Fall. Also da fand ich die Ähnlichkeit schon sehr verblüffend, obwohl ich ja jetzt hier ja nicht die Vielfalt der Anime-Originalersteller hier bloßstellen will. Also ich fand den Fall sehr gut, der war inhaltlich sehr gelungen und der Zeichenstil hat mir auch gut gefallen. Also ich kann da nur sagen, das sind von mir 5 von 5 Detective Boys Abzeichen. Also besser geht's nicht für ein Anime-Original. Ja, hatte ich ja bei der Episode auch vergeben. Und diese eine Gravurfrau, Model, wie du sie nanntest, ja, hat mich auch ein bisschen an diese Gothic Lolita da erinnert. Wobei, ich glaube ja auch, die Japaner stehen so ein bisschen auf blonde Frauen. Na gut. Ja, ich bin ja auch mal gespannt, wie es dann weitergeht mit den nächsten beiden Episoden. Die habe ich ja noch nicht gesehen. Aber da du jetzt hier auch schon so wieder so hohe Abzeichen vergibst, da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann weitergeht. Und es gibt ja anscheinend noch einen zweiten Mord. Da bin ich dann auch mal gespannt, was denn damit los sein wird. Genau, und nicht nur einen zweiten Mord, sondern auch einen zweiten Trick. Also es gibt ja zwei verschlossene Zimmer, das wirst du ja dann sehen. Also es wird ziemlich spannend noch. Naja, irgendwas muss in den drei Episoden ja noch passieren. Also, sonst hätte man auch zwei Episoden nehmen können für die ganze Handlung. Ich bin gespannt. Ja klar. sind ja diesmal auch ziemlich viele Verdächtige. Also nicht die üblichen drei wieder, sondern doch ein paar mehr. Das haben Anime-Originals ja so an sich, dass sie da immer ein bisschen was anderes auch darstellen, als immer nur die ganzen normalen Manga-Fälle. Ja, das finde ich auch ganz gut, dass da ein bisschen Abwechslung jetzt kommt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter, nicht? Mit den nächsten Episoden. Im Anschluss kam ja dann am 19. Februar Episode 606. Das war jetzt der Gerichtsfall mit Fräulein Kobayashi, die da in dem Gerichtsfall als Jurorin mitmacht. Und zwar wird da Eriki Saki wieder als Verteidigerin des Angeklagten eingesetzt. Und sie tritt der Madonna, wie bei den vorherigen drei Gerichtsfällen, also der Madonna der Staatsanwältin im Gericht gegenüber. Es läuft eine Anklage wegen Mordes gegen den Tatverdächtigen, aber er meint, dass er nur eingebrochen sei und dann die Leiche in dem Zimmer entdeckt habe. Allerdings wurde er in der Nähe des Tatorts festgenommen und dabei wurde Blut an seiner Kleidung festgestellt. Und nach der Festnahme gestand er auch die Tat. So, und nun ist Fräulein Kobayashi, also die Lehrerin der Detective Boys, in die Jury berufen für den Fall. Und dem Gerichtsfall wurden auch Kogoro, Ran und Konnen von den Zuschauerrängen austeil. Der Mann besteht allerdings jetzt vor Gericht auf seine Unschuld, dass er eben nur eingebrochen sei und die Leiche dort gefunden habe und den Mord selbst nicht begangen habe. Er wollte wohl nur etwas dort klauen. Und Eriki Saki verteidigt ihn dann eben und besteht darauf, die Anklage wegen Mordes abzuweisen. Und Kumayashi ist dort sehr aufgeregt vor Gericht und vermutet dann auch, dass dieses eine Bild, was am Tatort hing, da hing so ein Bild und das hatte sie zum Beispiel auch im Zimmer des Direktors der Keitan-Grundschule gesehen. Und dieses Bild ist da das gleiche wie das beim Direktor, das da am Tatort hing. Und sie meint, dass dieses Bild falsch rumhängt. Und auf ihre Vermutung hin untersucht man das Bild genauer und findet dann auf der Rückseite Blut. Und außerdem findet man dort auch ein paar Verträge, nach denen das Opfer, das ermordet wurde, dem Angeklagten Geld geliehen hätte. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob das ein Mordmotiv wäre, und es erhärtet jetzt natürlich wieder die Vorwürfe gegen den Angeklagten. Also ich habe die zweite Episode jetzt noch nicht gesehen, aber es wird auf jeden Fall spannend werden, denke ich. Und der Fall hat wieder so einen schlechteren Zeichenstil und ich würde ihm daher drei Detective Boys Abzeichen geben. Also ein guter Fall, nicht ganz so gelungen wie der Dreiteiler bisher, aber doch ganz anständig zu verfolgen. Ja, die beiden Episoden habe ich ja auch noch nicht gesehen. Ich werde mal schauen, ob ich dann auch nochmal dazu komme. Jetzt mache ich mal weiter mit der Episode 608. Das ist ja der Fall am White Day. Da werde ich jetzt mal eine kurze Zusammenfassung aus dem Manga liefern, weil ich die Episode selber auch noch nicht gesehen habe und derzeit noch bei Episode 603 hängen, wie ich ja schon sagte. Ja, wie man schon aus dem Titel schließen kann, ist es White Day. Und da entdecken Ran, Sonoko und Conan gleich mal eine Werbung auf einem öffentlichen Platz, in der Kogoro und Yoko Okino Werbung machen für eine Schokolade. Das ist ja natürlich an White Day immer so die Sache, dass man da, dass die Männer den Frauen Schokolade schenken, als, ja, Wiedergutmachung praktisch oder als Ausgleich für den Valentinstag, der ja am 14. Februar ist, wie wir alle wissen, und auch hoffentlich, beachtet haben. Dann sind die am Abend, also Ran, Conan und Kogoro, eingeladen zur Feier des Schokoladenherstellers Taruto Urai. Das ist ja auch der, für den Kogoro Werbung gemacht hat. Ja, dort treffen sie eben auch viele berühmte Personen und auch ziemlich viele Leute sind da anwesend. Leider hatte Yoko Okino keine Zeit und ist dementsprechend auch nicht gekommen, was Kogoro sehr traurig stimmt, aber sind natürlich noch sehr viele schöne andere Frauen da. Das interessiert Kogoro natürlich immer am meisten. Und während dann Hoshie, das ist die Frau von Taruto Urai, die Handlinien von Sonoko und Ran liest, um eben die Zukunft vorhersagen zu können, wie sie meint, da bricht Taruto auf einmal zusammen. Und es ist natürlich jetzt anzunehmen, dass etwas in dem Essen drin war oder was ich was wo. Auf jeden Fall handelt es sich wahrscheinlich um einen Giftmord. Und da ermitteln dann eben auch Megure und Takagi und versuchen dann eben den Mörder ausfindig zu machen. Das ist natürlich jetzt ziemlich einfach praktisch, weil auch nur eine Person namentlich genannt wurde. Aber es könnten natürlich auch noch andere dazukommen, die tatverdächtig sind. Und ja, da ermitteln dann Conan, Takagi und Megure zusammen. Und auch mit Kogoro, der wird dann auch wieder seinen Auftritt haben. Dann gibt es natürlich noch die spannende Szene und da muss man natürlich auch als Detective Conan-Fan gucken, ob dann auch die ganzen Paare sich gegenseitig etwas schenken und bisher sieht es nicht danach aus, als wenn das hier irgendwie so ausgehen würde, dass zum Beispiel Kogoro Eri was schenken würde, weil er auch ein Geschenk für Yoko Okino mit hatte und da sollte auf jeden Fall jeder Fan nochmal darauf schauen, ob dann auch jeder jedem was übergibt, also jeder männliche Charakter dem entsprechenden weiblichen Charakter, den er halt gerne mag. Okay, da wird der Fall natürlich auch noch mit der Episode 609 weitergeführt. Und danach wissen wir leider noch nicht, was dann da weiterhin passieren wird, weil es noch keinen Episodenplan gibt. Aber ich stelle mal die Vermutung auf, dass es dann weitergehen wird mit dem Bach-Fall, also mit dem Detective Boys-Fall. Für alle, die den Manga kennen, die werden mit dem Bach-Fall sicherlich was anfangen können. Und wie ich schon auch in den vorigen Casts immer sagte, jetzt kommt die ganze Detective Boys-Welle auf euch zu. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Für alle, die Detective Boys gerne mögen, aber für alle, die nicht gern mögen, die können sich immer noch auf den Kaito Kid-Fall freuen, denn der wird dann auch bald noch kommen. Das muss ja auch so sein, wegen des Openings, nehme ich mal an. Das ist ja so eigentlich der einzige Charakter gewesen, der in dem Opening so wirklich zu sehen war. Neben dieser komischen Tänzerin da und so weiter. Und das Opening wird ja jetzt auch bald ersetzt, wie wir gleich noch erfahren werden. Ja, und ich denke auch, dass es dann noch mit Manga-basierten Episoden weitergeht, weil wir jetzt ja im Januar und Februar nur Anime-Original-Episoden hatten. Also spricht schon einiges dafür, dass jetzt der Abstand wieder größer ist zu den Kapiteln, sodass man wieder Manga-Episoden umsetzen kann. Ja, ich nehme an, haben den Abstand extra noch ein bisschen vergrößert, damit dann eben der White Day-Fall auch wirklich so passend zum White Day auch im Anime gesendet wird und nicht einfach irgendwie im Januar. Das würde ja keinen Sinn machen, wenn sie da einen White Day-Fall senden. Also haben die da einfach ein paar Anime-Originals dazwischen geschoben und machen dann jetzt einfach mit dem Manga weiter. So sehe ich das eigentlich. Und da kommt eben dementsprechend, je nachdem, wie sie die Reihenfolge einhalten, der Bach-Fall oder der Kaito-Kid-Fall. Ja, klar, sehe ich auch so. Also es passt jetzt auch sehr zeitlich. Am 14. März ist ja ein White Day. Dann passt es jetzt, dass die Folgen direkt davor kommen. Ja, da sind ja auch noch neue Informationen zum 15. Kinofilm herausgekommen. Ja, genau. Zum 15. Film ist jetzt bekannt, wer das Ending da singen wird zu dem Film. Das wird die Band Beast sein, also geschrieben B-Apostroph-Z. Und die wird das Ending mit dem Titel Don't Wanna Lie, also ich will nicht lügen oder will nicht lügen, beisteuern. Es ist jetzt auch ein neuer Trailer auf der Website des Films. Den könnt ihr bei uns, also den Link dazu könnt ihr bei uns auf dem Newsblog einsehen. Der ist 92 Sekunden lang und damit länger als die bisherigen Trailer. Und am Ende des Trailers ist auch ein kleiner Ausschnitt aus dem Titellied jetzt zu hören. Das Seedlied wird dann ja auch im Anime Verwendung finden, soweit ich das verstanden habe, oder nicht? Ach so, ja, genau. Ab dem 30. April nämlich, da wird Teardrops abgelöst werden durch Don't Wanna Lie. Zum Opening selbst gibt es natürlich noch keine Bilder, es ist ja noch über einen Monat hin. Ja, und das war auch der Punkt, warum ich meinte, dass jetzt langsam der Kaito Kid Fall im Anime noch kommen muss, damit die dann auch das rechtzeitig schaffen, weil ja da Kaito Kid im aktuellen Opening vertreten ist und das ja sonst keinen Sinn machen würde, wenn es da keine Kaito Kid Episode dazu geben würde, während das Opening gesendet wird. Klar, das wäre natürlich irgendwie sinnvoll, dass der Fall dann noch vor dem 30. April kommt. Und ich hoffe auch, dass das Beast Opening dann mal ein paar neuere Animationen bekommt, weil die bisherigen zwei Openings von der Band haben ja, also Girigiri und Shodo, haben ja immer nur Zusammenschnitte aus älteren Openings oder auch Episoden bekommen. Ja, ich finde es eigentlich auch generell sehr gut, dass die Band das neue Opening macht, also auch für Anime und für den Kinofilm. Das finde ich eigentlich sehr gut, zumal mir die beiden vorigen Lieder auch sehr gut gefallen haben. Also dem blicke ich sehr positiv gegenüber und ich werde mal schauen, ob dann die Musik auch wieder so gut wird, wie sie das sonst immer war. Ja, Beast ist ja auch eine sehr bekannte Band in Japan und sehr berühmt. Und die hat ja auch zuletzt vor 5 Jahren erst die Lieder beigesteuert, einmal zum 10. Film und dann das Opening Shodo eben zum 10-jährigen Jubiläum des Animes. Also und jetzt wieder zum 15. Jubiläum hat man sich wieder dazu entschieden, Beast wieder als Band dazu nehmen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem dritten Realfilm, oder nicht? Ja klar, da gibt es jetzt ein neues Bild, das das Anwesen zeigt von diesem Millionär, wo der Realfilm dann spielen wird. Also Shinichi wird ja dann dieses Dorf eingeladen von dem Millionär und dort wird sich wohl ein Serienmordfall ereignen, wie wir dann erfahren haben. Und den gilt es dann aufzuklären und der hat eben etwas mit Vögeln zu tun und einer Legende. Also die Mordopfer wurden dort wohl auf dieselbe Weise umgebracht, wie die Vögel dort ihre Beute erlegen. Auf eine scheinbar unmögliche Weise. Ach so, und der Veröffentlichungstermin ist natürlich jetzt auch bekannt. Der Realfilm soll am 15. April im japanischen Fernsehen laufen. Also das ist der Tag, bevor der 15. Film dann auch in die Kinos kommt. Ja, genau. Also ich bin mal sehr gespannt, was denn wieder aus diesem Realfilm wird. Ich habe die anderen beiden ja noch nicht gesehen. Ich habe da nur mal kurz reingeschaut und dann gleich wieder ausgemacht, weil ich die Handlung irgendwie so ein bisschen banal fand. Aber ich werde mal schauen, ob ich dann die drei Filme nicht doch nochmal ansehe. Und ja, wenn das natürlich vor dem Release des 15. Kinofilms ist, ist natürlich sehr gut gewählt. Dann hat man natürlich gleich wieder ja Lust auf Detective Conan und geht dann natürlich auch gleich wieder ins Kino. Was ich jetzt von diesem Bild vom Schauplatz halten soll, weiß ich nicht so wirklich. Also ich meine, da hätten die auch jedes andere Bild nehmen können und da einfach irgendein anderes Haus nehmen können und da irgendwie die Handlung abhalten können. Aber wenn sie meinen, dass es das sein muss, nun gut, dann soll es eben das sein. Also können sie gerne machen, wie sie wollen. Ja, wirklich spektakulär ist das Haus jetzt natürlich nicht. Es sieht wie eine kleinere Villa aus. Ja, sieht so aus wie das eines Multimillionärs, würde ich sagen. Das ist ja auch der, dem das Haus gehört, oder nicht? Also im Genau, Film. ja. Nehme ich, also es stand nicht zu dem Bild, aber ich nehme stark an, dass es das ist, weil Shinichis Haus dürfte es nicht sein wegen der Auffahrt und sonst kommen ja eben nicht viele in Frage, dass es sein könnte. Ja, wie ich ja zuerst vermutet habe, wegen meiner fehlenden Übersetzungskenntnisse, dass es Shinichis Haus ist, ist es wahrscheinlich nicht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Manga in Japan. Da ist ja jetzt der Band 71 erschienen am 18. Februar 2011 und der ist wie immer für 440 Yen erhältlich. Und auf dem Cover, da sieht man Conan natürlich wieder und zwar auf dem Tennisplatz und da sieht er so ein bisschen aus wie Minerva Glass, also die berühmte Tennisspielerin, die ihr dann wahrscheinlich noch lesen werdet oder wie ihr schon gelesen habt im Manga, die ja auch Tennis spielt. Und da gibt es natürlich gleich eine Verbindung zu dem Cover, wo Conan ja auch schon Baseball gespielt hat und Fußball. Also wieder so ein Sportcover diesmal wieder. Auf der Rückseite sieht man auch gleich wieder Minerva Glass. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass der ganze Tenniswahn da jetzt einmal wieder kommt. Habe ich ja schon im letzten News-Podcast gesagt, dass er jetzt diese App, das Anime-Original mit Tennis war und jetzt wieder der Band mit nur Tennis. Und dann inhaltlich geht es ja auch nur um Tennis. Also Tennis, Tennis, Tennis ist ja gut. Sollen vielleicht mal ein bisschen davon wegkommen. Ach so, du meinst, dass Minerva Glas da auch im Schlüsselloch ist. Vorhin meintest du nicht? Ja, genau. Im Schlüsselloch meine ich. Das wollte ich ja vom letzten Mal noch nachtragen, weil ich das damals erwähnt hatte und nicht genau wusste, wer denn da im Schlüsselloch ist. Ja, dann kommen wir zu den aktuellen Kapiteln in Japan. Da gab es ja derzeit den Fall mit dem Ramen-Restaurant. Ja, ich werde euch erstmal in die Handlung einleiten. Da Ran auf dem Karate-Turnier ist und dort auch übernachtet, müssen halt Conan und Kogoro was finden, wo sie etwas essen können. Und da auch das Café Poirot geschlossen ist, begeben sie sich zu Ramen Ogura. Das ist so ein Shop, wo das halt auch köstlich leckeres Ramen gibt. Oder zum Sterben köstliches Ramen. Ja, mit dem Spruch, ja, wirbt dieses kleine Lokal, dass die Rahmen so gut sind, dass man dafür sterben könnte. Ja, genau. Jeder andere Anime-Fan, der auch andere Animes guckt, der wird natürlich bei Ramen gleich an Naruto denken und da auch eine Verbindung zu aufbauen. Die Nudelsuppenfraktion hier unter euch. Ja, der Unterschied ist natürlich, dass es diesmal hier zum Sterben köstliches Ramen ist und da Naruto wohl wahrscheinlich nicht sterben wird. In diesem Shop arbeiten der Manager Katsumasa Ogura und die Zeitarbeiterin Sayo Ohashi. Aha. Die bieten dann eben auch Conan und Kogoro einen Ramen an, das halt exklusiv in diesem Shop oder diesem Ramen-Ogura-Laden verbreitet wird. Das ist, ja, und das schmeckt dann Conan und Kogoro auch ziemlich gut und die wollen halt auch die Agasa und so weiter da in den Shop einladen und was man eigentlich gar nicht erwartet hätte von diesem Saftladen, sage ich mal so. Also der sieht ja schon ein bisschen heruntergekommen aus und dass es da auf einmal da so gutes Ramen gibt. Damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet. Fernab von diesem leckeren Ramen gibt es natürlich auch noch ein bisschen Streit und so weiter und so fort. Und zwar betritt Tokomori Saitsu den Laden. Und daraufhin pöbelt ihn Katsumasa gleich an, weil er ja den Shop aufkaufen will und da ein riesiges Einkaufszentrum in die Straße bauen will. Genauso wie übrigens auch den Laden von Atsushi Taninaka, das ist ein Barbier, der in der Nachbarschaft arbeitet und dessen Laden will Tokomori auch ja übernehmen. Und dieser Atsushi, also der Barbier, der erinnert mich irgendwie ein bisschen, heute hier die vielen Erinnerungen, der erinnert mich an Shoji Yamabuki aus dem Rote Wandfall. Da musste ich gleich an den denken, als ich den gesehen habe, der ist da in den Laden reingekommen und ich habe mir gedacht, aha, ist es nicht der? Aber der hat einen anderen Namen. Also, Ach so, vom Gesicht her nicht. ja, genau, der sieht fast genauso aus. Also da gibt es minimale Änderungen. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie nochmal in Band 65 nachgeblättert hat oder einfach so einen Charakter gemalt hat. Na, ich will jetzt hier Gott schon Manchmal nichts unterstellen. wirkte so ein bisschen ähnlich, ja, wirkte irgendwie auf mich so ein bisschen französisch oder so. Na gut, ist ja auch ein Friseur. Ja, und dieser Tokumori, der den Laden betritt und halt das auch alles aufkaufen wollte, der denkt eben an Tod und will sterben und dann stirbt er eben auch. Was ein Wunder. Hätte man auch gar nicht denken können. Und jetzt ist natürlich die Frage, was denn, wo das Gift herkam, das, also wieder ein Giftmord wahrscheinlich, oder war gleich anzunehmen, als er natürlich der Umfeld, nachdem er seinen Ramen gegessen hat. Also ich fand den Anfang sehr solide und muss sagen, dass Goshu Aoyama doch wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat, was ich sehr positiv anmerken kann. Die ganzen Fälle wirken mich jetzt schon wieder so wie auch früher. Also in Band 64 oder auch davor gab es immer diese klassischen Fälle und die gibt es jetzt auch wieder. Also ich kann ja sagen, dass ich dem Fall auf jeden Fall 4 von 5 Detective Boys Zeichen geben kann. Genau die gleiche Bewertung wollte ich auch geben für den ganzen Fall. Also für die ganzen drei Kapitel, die ich gelesen habe, würde ich 4 Detective Boys Abzeichen geben. Der Fall hatte wirklich was Lustiges, vor allem am Anfang. Also in der Krimiserie denkt man ja gleich, wenn da im Laden steht, so gut, dass man dafür sterben könnte. Ja, natürlich stirbt er dann, wie er Philipp gerade gesagt hat. Und dann kommt die Polizei und ermittelt. Und ich fand den Trick auch ziemlich gelungen am Ende, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Und ich denke, dass der Fall wirklich sehr solide war und unterhaltsam zugleich. Ja, ich habe erst die ersten beiden Kapitel gelesen und bin dann auch mal gespannt, wie das dann ausgehen wird. Was ich aber ziemlich makaber fand, war das Titelbild des zweiten Kapitels, also Kapitel 766. Da liegt ja dieser Tokomori mit offenen Augen und so ein bisschen Spucke im Mund da so und glotzt einen so an. Also das fand ich schon ein bisschen krass. Also da hätten die vielleicht irgendwas anderes nehmen sollen. Naja, immerhin sind wir in einer Krimiserie. Ja, da hast du recht, aber trotzdem, also. Ja, soweit zu dem Fall. Dann gibt's ja noch den neuen Fall, da sind jetzt schon erste Spoiler zu aufgetaucht, zu Kapitel 768. Und zwar sollte ein neuer Rivale zu Conan auftauchen. Sieht man schon auf den ersten Bildern. Das ist ein Mann, nicht wie von vielen Fans zuerst gedacht, eine Frau, sondern so wie wir dachten, ein Mann. Und der soll halt ein Rivale zu Conan sein. Ich bin da mal gespannt, was daraus wird. Erhoffe mir natürlich von einem ziemlich guten Fall, also dass ich da auch mal wieder hier 5 von 5 Detective Boys Zeichen geben kann. Ja, allzu viel ist dazu noch nicht bekannt. Bei Rivale würde ich jetzt entweder vermuten, dass es sich eben um einen Detektiv handelt, der vielleicht auch Conan ein bisschen auf die Schliche kommt. Und nach den Bildern zu urteilen, scheint er auch Conan gegenüber ziemlich aufgeschlossen zu sein. Also er scheint schon irgendwie zu bemerken, dass Conan niemand Besonderes ist oder zumindest übermäßig schlau. Und die zweite Möglichkeit wäre natürlich, dass er irgendwie ein Liebesrivale ist, wegen Ran. Aber da muss man dann mal sehen. Bisher sind ja nur erste Spoiler draußen. Und übrigens wird auch Sonoko wieder in dem Fall dabei sein. Oder es ist vielleicht ein Organisationsrivale, dass er bei der Organisation mitmischt und dann einfach Conan mal ein bisschen ausspionieren will. Das könnte ja auch der Fall sein. Ja, das wäre auch möglich, aber das glaube ich eigentlich eher nicht. Ziemlich weit hergeholt, okay, ich weiß. Obwohl es ja letztes Mal gab es ja auch um die 60er Kapitel rum, diesen einen Fall mit den, ach nein, das war 70er, glaube ich, mit den FBI-Fall, wo die da in der Bank waren. Da gab es ja auch diesen einen, ja, Vorschau praktisch schon so auf Kapitel 700 mit Kapitel 677 und jetzt kommt vielleicht auch wieder mit Kapitel 760 so, oder 70 so ungefähr wieder so ein, ja, eine Vorschau auf Kapitel 800, könnte ja sein. Obwohl man auch noch nicht weiß, ob in Kapitel 800 die Organisation wieder dabei sein wird, aber das hoffe ich einfach mal sehr, dass da wieder irgendwas Spannendes sein wird in Kapitel 800. Ja, war ja in den letzten 100er Jubiläumskapiteln der Fall bei 700 und 600. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei 500 auch der Fall war. Aber da kann man, denke ich, wieder was erwarten. Ja, was mich noch so ein bisschen wundert, ist, wo dich denn dieser Rivale die ganzen 760 Kapitel lang aufgehalten hat. Also der muss sich ja ziemlich gut versteckt haben. Und wenn Conan und so, die nie begegnet sind, auch nicht bei diesen ganzen Festivals da, wo die ganzen Oberschülerdetektive aufeinander getroffen sind und so weiter. Also für mich sieht der Typ so ein bisschen aus wie so ein Oberschüler auch. Und kann mir einfach nicht vorstellen, wo die ganzen 760 Kapitel gewesen ist. Der muss ja mindestens schon einmal aufgetaucht sein. Das ist für mich so ein bisschen. Na, wir werden ja dann sehen, was der Grund dafür ist. Oder man trifft ja auch einfach mal zufällig auf neue Personen. Hedwig war ja auch nicht gleich vom ersten Kapitel an dabei. Mal sehen, vielleicht wird es ja ein Charakter, der dann dauerhaft dabei ist. Aber ich vermute, es wird nur wieder so einer wie beim Fall mit der roten Wand, dieser eine Inspektor da. Kommissar. Na, Ja, Kommissar, da bin genau. ich, glaube ich, auch nochmal ein bisschen vorsichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch nochmal wieder auftaucht, dieser Takaki Morofushi oder Kumei. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass er mit Kansuke und Yui auch nochmal wieder auftritt. Die Kansuke und Yui hatten ja auch schon beide zwei Auftritte jeweils. Und Ja, das stimmt natürlich, ja. sind auch in den 13. Kinofilm integriert worden. Also da bin ich. Und wenn die natürlich einen Rivalen haben, Rivalen sind ja hier immer gut. Man sieht es ja bei den ganzen Liebespaaren und so weiter und so fort. Ja, vielleicht kommt jetzt auch wieder was mit Ran und ihm. Und dann könnte ja vielleicht auch die ganzen Diskussionen wieder von vorne losgehen. Zum Beispiel, dass Conan und Ai zusammenkommen und dann dieser Neue und Ran und was weiß ich was. Da gibt es natürlich wieder große Spekulationen. Oder eben auch, weil Sonoko mit dabei ist, könnte natürlich auch Sonoko was mit dem anfangen und dann wäre Makoto wieder frei und ja, keine Ahnung. Also es. Ja, also wie ihr seht, wirft der neue Fall schon, bevor er raus ist, vielversprechende Schatten voraus. Ja, ich bin auch mal gespannt, was dann bei uns im Forum wieder vor sich gehen wird, da oder auch in den Kommentaren zu den ganzen Artikeln, da wird es sicherlich wieder heiß hergehen und mal gucken, was dann da passiert. Ihr werdet das auf jeden Fall dann noch bei uns lesen und dann auch im kommenden News-Podcast auf jeden Fall hören, was dann mit dem, was mit diesem neuen Charakter denn auf sich hat und ob der als Conan auf die Schliche kommen will oder ob der Detektiv gleich auf ist. Da gab es ja auch schon sehr viele, die dem da immer das Wasser reichen konnten, zum Beispiel Akai oder Okiya und so weiter und so fort. Was natürlich übrigens auch eine Möglichkeit wäre, dass zum Beispiel jetzt der tote Akai sich als als neuer Charakter verkleidet hat und dann auf einmal auftaucht und dann auch wieder mitmischen will. Also da könnte es auch dem in diese Richtung neue Spekulationen geben. Also das ist schon mal sehr gut. Ich kann das also, wenn Gosho Aoyama neue Charaktere einführt, die auch dauerhaft dabei sind, dann kann ich das immer nur sehr begrüßen. Bisher gibt es ja praktisch seit Kapitel, was weiß ich was, 610, glaube ich, ist Okiya dazu gekommen. Da gab es ja, glaube ich, bisher keinen neuen Charakter, der da so wirklich mit. Oder 677 eben dieser Narbenmann. Danach gab es ja irgendwie nichts mehr, was da so wirklich neue Charaktervielfalt eingebracht hat. Und ich finde es jetzt schon sehr gut, wenn da auch mal wieder ein paar neue dazukommen. Ja, kann ich nur sehr begrüßen und bin auf jeden Fall gespannt, was dann aus diesem Fall werden wird. Ja, sehe ich auch so. Ein neuer Charakter könnte auf jeden Fall ein bisschen Frische wieder in die Serie bringen. Also zu den normalen Mordfällen jetzt. Vielleicht wird es ja auch so jemand wie Eisuke werden oder Eske, nennt man den ja in Japan, der dann halt auftaucht und dann halt als CIA-Agent irgendwie endet oder so weiter. Ja, da. Oder vielleicht schon einer ist. Ja, vielleicht ist Man das ja weiß es auch. ja nicht. Vielleicht ist er das ja auch und hat sich verkleidet und kommt als CIA-Agent zurück. Das könnte ja auch die Das wäre Möglichkeit mal ein sein. lustiges Comeback, ja. Das wäre ein Comeback. Vor allem weiß er ja auch, dass Conan jetzt ja Shinichi ist. Da. Ich bin mal gespannt. Ich will es aber Ja, nicht also in. die Spekulationen überhäufen sich ja schon, wie ihr merkt. Wir werden Ja, sehen. ich will auch nicht in zu tiefe Diskussion hier verfallen und würde sagen, dass ich den Podcast hier einfach mal beende. Und ja, wenn ihr Kommentare habt, könnt ihr die natürlich gerne im Kommentarbereich hier unten unter dem Artikel verfassen und dann auch abschicken. Oder eben auch bei iTunes und Rezensionen schreiben oder dort bewerten. In diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, auch von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.